Du bist ein ganzer Gescheiter, was Legasthenie studiert. Doch dass das keinen Sinn ergibt, das hast du nie kapiert. Was macht er heute nun? Du oder wieder rappen, rap der Hip und Hop und versucht Weiber abzuchecken. Wir erzählen euch Geschichten aus dem tiefsten Norden, tut uns leid. Wir sind da geboren, unsere Wurzeln können wir nicht verbergen und wir halten zusammen. Das wirst du sein und merken, würde ich gerne deine Texte ins Deutsche übersetzen. Du musst die Dichtung widersetzen, ich musste mich widersetzen. Will die Geschichte gleich erfinden und Dr. Karl Renner sein. Fakt war's ja nix, das muss ein Penner sein. Du bist kein Comedian, du bist ein Komiker, ja so ein Komischer, nichts besser als ein Povischer. Nimm mir den Crackpot, nimm mir den Crackpot, der euch als Rap-Rapper macht, ist den Jackpot. CGR, LG, FT, FMA, PP, M13, XMT, MCC, JE, PADT, die sind die Initialen, das ist ein guter Schmäh. CGR, LG, FT, FMA, PP, M13, XMT, MCC, JE, PADT, die sind die Initialen, das ist ein guter Schmäh. Ich brauch jetzt meinen Text aus Papier, der Freezy fragt mich: Hörst, trinkt man nachher der Bier? Eins, geh zehn, Alter, spritz mir's in die Venen, Alter, aber ich darf euer Venen, Alter, Bier bringt mich zum Gehen, Alter, genauso wie der Rap vor die anderen Fenner rund um mich, die Hater dürfen haben, gehen meine Fans und runden mich. Schluss mit lustig, Schluss mit feiern, eins gegen eins, wenn wir die Eier nur deppert reden und übers Internet heben. Mehr habt ihr nicht drauf, ich fries euch wie ein Geier, ihr kommt's nicht weit gegen mich und du Freezy. Doch wir bringen's leicht auf Englisch heißt easy, dann gängen bei euch die Lichter aus. Rabimmel, Rabammel, bis eh steppert schaut's, ich lach euch aus und ich knock euch aus und dann bin ich fertig und ernt Applaus. Ready, steady, go, jo, dann bin ich fertig und bang der Ho. CGR, LG, FT, FMA, PP, M13, XMT, MCC, JE, PADT, die sind die Initialen, das ist ein guter Schmäh. CGR, LG, FT, FMA, PP, M13, XMT, MCC, JE, PADT, die sind die Initialen, das ist ein guter Schmäh.